Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor es zu irgendwelchen Irritationen ob der für unsere Verhältnisse geringen Spielzeit des Podcasts kommt, möchte ich mich einmal erklären. Es lag nämlich nicht an fehlender Arbeitsmoral, nein, ganz im Gegenteil. Voller Eifer haben wir ordentlich Podcast-Material produziert, doch die böse, böse Technik machte einen Strich durch die Rechnung und vernichtete mal eben über die Hälfte der Aufnahme. Das ist zwar ärgerlich, aber ich habe gute Nachrichten für Sie. Wir sind in diesem Monat nochmals für Sie da, nämlich in der E3-Woche. Da wird es eine Bonus-Podcast-Folge geben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der aktuellen Episode. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Hallo und willkommen zum Cowabunga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und in circa 30 Kilometer Luftlinie entfernt sitzt mir gegenüber der 16-Bit-Malo. Ja, hallo und herzlichste digitale Grüße, Freunde, und auch an den Captain. Das ist nett von dir. The boys are back in town. Wir sind zurückgekehrt von der großen, langen Cowabunga Play Twitch-Nacht. Eine ganze Nacht lang haben wir euch unterschiedlichste Spiele präsentiert. Und ich würde mal sagen, das Ganze ist sehr gut gelaufen. Ja, ein durchschlagender Erfolg, würde ich sogar fast schon sagen. Und für alle, die es interessiert, wir waren auf dem 6. Platz der Twitch-Rubrik Gaming und Talkshow in Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Das muss man schaffen und ich denke mal, wir haben den Content geliefert. Ich meine, ein Teil ist ja auch schon inzwischen bei YouTube hochgeladen. Unter anderem unsere Demütigung der Dark Souls-Reihe. Ja, also ich würde sagen, dem Spiel haben wir es gezeigt. Aber sowas. Ich behaupte fast, dass diesen Typen am Anfang, den haben die meisten Leute gar nicht angegriffen, weil sie sich dachten, boah, der ist zu schwer. Aber wir, zack, drauf und halbe Stunde später hieß es dann, geschafft. Ja, ganz souverän haben wir das Ganze gestemmt und du hast es ja gerade schon erwähnt. Wer es verpasst hat, kann es auf YouTube nachholen. Das gilt im Übrigen auch für das gesamte Spektakel. Ich habe es in kleine Häppchen zerlegt und werde es peu à peu hochladen. Ihr kommt entweder direkt über unseren YouTube-Channel darauf oder aber über unseren Blog. Ja, also es führt kein Weg dran vorbei. Solltet ihr live dabei gewesen sein, möchte ich euch sagen, Dankeschön für die rege Teilnahme. Der Chat war gut gefüllt und es war ein sehr schöner Abend, den wir sicherlich nochmal wiederholen werden. Jetzt aber erstmal genug von uns und hin zu den obligaten, aber stets äußerst informativen Give me the news. Die Neuigkeiten des Monats Juni 2016 sind rar gesät. Allen voran vielleicht eine schlechte Nachricht für alle Freunde des deutschen Videospieljournalismus. André Peschke, seines Zeichens ehemaliger Chefredakteur im Videobereich der GameStar, hat die Segel gestrichen, hat die GameStar verlassen. Finde ich schade, war ein sympathischer Typ. Ja, das ist wohl wahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, so zu Anfang seiner Zeit vor der Kamera war er mir relativ unsympathisch, weil auch noch relativ unbeholfen. Aber in den letzten Monaten tatsächlich jemand, den man vermissen wird, weil die ganze Art und auch dieses eloquente Auftreten und seine Ausdrucksweise war einfach immer von Witz, aber auch von Kompetenz geprägt. Und das hat das halt sehr interessant gemacht, ihm zuzuhören. Das ist das, was viele andere Leute, die auch gerade bei der GameStar sind, ein bisschen vermissen lassen. So diese gute Balance zwischen dieser Ernsthaftigkeit, aber auch dem Schalk im Nacken. Ja, und vor allen Dingen, das war eine sehr charismatische Persönlichkeit. Die werde ich schon vermissen im Rahmen der GameStar. Ich meine, wir beide, wir sind natürlich geborene Entertainer und von Professionalität kaum zu übertreffen. Aber der Herr Peschke hat sich bewährt, würde ich mal sagen. Richtig. Es ist jetzt halt, man muss sagen, ja, ich weiß auch nicht. Aber es freut mich ja, dass er mit dem Jochen Gebauer, der ja auch mal Chefredakteur der GameStar war, seinen Podcast weiterpflegt und vielleicht ergibt sich da ja noch ein bisschen was. Der Club der Ausgestoßenen. Ja, der Club der Ausgestoßenen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Macht weiter so, Jungs. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Vielleicht reicht's auch mal für einen Twitch-Stream, ne? Gucken wir mal. Jetzt aber zu den Spieleerscheinungen im Monat Juni 2016. Und da macht den Anfang ein Spiel, was eigentlich schon alter Hut ist, nämlich Among the Sleep. Für den PC schon längst erschienen. Wir hatten auch mal einen Indie-Flash dazu gemacht. Das ist ja dieses Spiel, wo man den zweijährigen Buben spielt, der eines Nachts in seinem Zimmer erwacht und die Mama ist nicht mehr da und man muss diese suchen. Und darüber hinaus entspannt sich ein psychedelischer Horrortrip mit einer sehr tiefen Meta-Ebene, wenn das Sinn macht. Also da steckt mehr dahinter als einfach nur ein Horrorspiel, wollte ich sagen. Und ist ein netter Trip, der einen gute 2 Stunden unterhält. Jetzt auch für die PlayStation 4 erhältlich. Ja. Als nächstes Mirror's Edge Catalyst. Reboot des ersten Teils. Das ist ein Kulttitel, der seinerzeit auch gute Kritiken erhalten hat, aber so ein bisschen unter dem Radar lief und in den letzten Jahren hat das Ganze halt so ein bisschen Schwung gewonnen. Die Leute wollten halt Mirror's Edge Fortsetzung haben und bei der letzten E3 wurde es ja dann angekündigt zur allgemeinen Erfreuung, Belustigung des Pöbels. Und jetzt am 9. Juni ist es dann soweit. Es sieht halt aus wie die logische Weiterentwicklung des Urspiels. Es ist von der Thematik her das gleiche. Parkour-artiges Jump'n'Run mit Geschicklichkeitsübungen. Inwieweit das Gameplay-mäßig dann abläuft, kann ich nicht beurteilen. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Kann, glaube ich, auch für manche Leute ein bisschen anstrengend sein. Wie mich. Ja, dieser Look. Aber jetzt, es hat halt nicht mehr diesen stylischen, künstlichen Look, sondern aufgrund der inzwischen neu gewonnenen Hardware-Power sieht das Spiel etwas realistischer aus, als es dann im Urspiel der Fall gewesen ist. Ja, aber es hat schon noch eine hohe Wiedererkennung, ne? Also durch dieses relativ schlichte Design und diese entscheidenden Elemente, wo man hochkraxeln kann, haben dann so einen roten Schimmer. Das sieht schon stylisch aus, auf jeden Fall. Und ist dieses Mal natürlich ein Open-World-Spiel. War vorher nicht der Fall. Und ich hatte sicherlich schon mal die Anekdote erzählt, dass ich den ersten Teil damals gespielt habe und mit der Steuerung. Also ich konnte dieses Spiel nicht spielen. Ich war motorisch nicht dazu in der Lage. Es war ein demütigendes Erlebnis. Und darum will ich mit der Reihe auch nichts mehr zu tun haben. Konsequent. Konsequent, ja. Womit ich sehr wohl etwas anfangen kann, ist das neue Sherlock-Holmes-Spiel, das mit dem Zusatz The Devil's Daughter auftritt und hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger Action-Komponenten. Das ist zum einen ist es ein Quicktime-Event oder mehrere Quicktime-Events, die da eingeflochten sind, aber auch Stealth-Passagen à la Assassin's Creed. Da bin ich mal gespannt, ob diese Formel aufgeht. Was allerdings bleibt, und das macht für mich den größten Reiz der letztrigen Sherlock-Holmes-Spiele aus, zumindest Crimes and Punishment hat das schon diesen Ansatz schon verfolgt, ist das Sammeln von Indizien, das daraus sich ergebende Finden eigener Theorien und mit diesen Theorien wiederum Täter beschuldigen. Und es kann euch gut passieren, dass ihr den Falschen beschuldigt. Sollte das der Fall sein, wird euch das Spiel aber keinen Hinweis geben, dass ihr falsch liegt. Das bedeutet, ja, man ist auf seine eigene Ratio angewiesen und auf sein eigenes Gewissen. Habe ich den richtigen erwischt oder nicht? Jetzt aber ein bisschen was Brachialeres. Der Titel Umbrella Corps erscheint auch. Ja, ein quasi konsequent von Capcom entwickelter Third-Person-Shooter, nur Multiplayer, und man kämpft mit der namensgebenden Umbrella Corps, also den Söldnern, die man ja aus dem Hauptspielen kennt, die meistens dafür sorgen, dass Städte platt gemacht werden. Kämpft man in Multiplayer-Gefechten gegeneinander. Das Ganze sieht ganz gut aus und ganz ernsthaft, es wird ja oft über Resident Evil gespottet und geschimpft, gerade über die neueren, actionlastigeren Titel, aber tatsächlich finde ich sowas in der Art, Könnte passen. Ich hab's natürlich selber noch nicht gespielt, aber ich glaube durchaus, dass hinter dem Konzept ein bisschen mehr Zukunft steckt, als wenn man das krampfhaft versucht, in die Hauptspiele zu packen. Es gab ja schon mal so ein ähnliches Spiel im letzten Jahr, das hieß, glaube ich, auch irgendwie Umbrella Fighter, keine Ahnung, irgendwie. Das war eine ziemliche Grütze. Aber ich glaube, dass der Umbrella Corps vielleicht doch eher eine Chance verdient haben sollte. Resident Evil-Fans und Shooter-Fans sollten das zumindest mal Auge behalten. Genauso wie Fans von Mario und Sonic und Fans der Olympischen Spiele, die dieses Jahr wohl in Rio stattfinden, wie ich und du festgestellt haben, als wir den Titel lasen. Ja, wir sind jeweils große Leichtathletik und sonstige Sportarten Fans und natürlich ist uns dann entfallen, dass die große Veranstaltung in Rio stattfindet. Schon wieder was Großes in Rio. Ja, passend dazu natürlich hat sich Nintendo nicht lumpen lassen und ihre All-Stars gemischt mit den All-Stars der Sega-Truppe quasi wieder einmal zum fröhlichen Rumturnen versammelt. Minigames also mit olympischem Hintergrund. Die letzten Spiele kamen irgendwo nicht ganz so gut an. Ja, verstehe ich auch. Und ich habe mal einen Mario und Sonic bei den Olympischen irgendwas Spielen gespielt. Ich glaube, es waren sogar Winterspiele. Und ich fand es ganz nett. Ich finde, wenn man das mit mehreren spielt, gibt es immer wieder so 1, 2, 3, 4 Disziplinen, die echt Spaß machen. Und was ich bisher so gesehen habe von den Disziplinen, die bei dem neuen Spiel dabei sind, unter anderem Fußball, ne, tolle Sache. Warum nicht? Ich denke mal, wenn man eine Wii U hat, hat man eh keine großen Ansprüche. Also von daher, die kaufen sich das ja eh. Ja, jetzt ein Titel, auf den bin ich sehr gespannt, wenn er denn, ob er denn erscheint, nämlich Mighty No. 9. Das Spiel von Mega Man-Erfinder Keiji Inafune. Keiji Inafune. So spricht man den aus, ja. Inafune. Inafune. Ja, kleiner. Ne? Habe ich auch gesagt. Wobei, genau, ganz richtig sogar Inafune, weil man spricht im Japanischen immer die mittlere Silbe, darauf die also Betonung. Keiji Inafune. Keiji Inafune. Ja. Hi! Ja, worum geht's? Mega Man. Es geht um Mega Man. Und das ist im Prinzip Mega Man, nur dass er nicht Mega Man heißt, weil er die Lizenzen an dem Namen nicht bekommen hat. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, klar, logisch. Ne? Er hat Capcom verlassen, mehr oder weniger, macht sein eigenes Ding. Auch wenn Capcom ihre alten IPs hasst, geben sie trotzdem nicht raus. Von daher muss dann ein neuer Name her. Mighty No. 9 klingt ähnlich eingängig. Gut, nichts ist eingängiger als Mega Man. Aber trotzdem, das Spielprinzip ist wirklich quasi 1:1. Wie ein modernes Mega Man klingt, so als wäre es ein Third-Person-Shooter, aber das ist es ja auch nicht. Es ist schon klassisch. Hat auch keine Open-World. Nee, und auch, so weit wir wissen, keine Zombies. Aber das Prinzip ist halt dem von Mega Man absolut gleich. Roboter bekämpfen Roboter. Mighty No. 9, der einzige Roboter der Welt, der nicht von einem Virus anheimgefallen ist. Und genau, es gibt noch einen Kumpel, den kann man dann im Koop-Modus dann auch noch spielen. Der ist auch noch gut drauf, denn der Rest der Roboter ist böse und wenn es nicht anders hilft, müssen sie mit dem Plasmagewehr geläutert werden. Was für eine schreckliche Welt. Ja. Der Arme. Wenn man über Mega Man nachdenkt, das ist alles furchtbar. Die Welt ist immer wieder vollkommen aus den Fugen geraten, weil die Roboter Amok laufen. Und das ist ja nicht nur einfach irgendwie, die kommen und die setzen sich hin, wenn man mit Mega Man spielt. Teilweise haben die alles kaputt gemacht. Also da Mensch zu sein, unangenehm. Da wäre ich doch lieber auf dem Mars, ja. Zum Beispiel in dem Spiel The Technomancer. Ja? Cooler Titel. Echt cooler Titel, ja. Vom Namen her ist das schon mal vielversprechend. Richtig, vom Namen her vielversprechend. Sah oder sieht auch ganz interessant aus und es hat mich an ein Spiel erinnert namens Mars Lock Wars. Das war wiederum nicht so gut, weil Mars Lock Wars ein furchtbares Action-Rollenspiel ist. Und als ich auf die Seite von The Technomancer ging, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist quasi eine inoffizielle Fortsetzung von dem eben genannten Spiel. Und ich hoffe nicht, dass es die Qualität von dem erreicht, denn es ist einfach Grütze gewesen. Ich war richtig sauer. Also wir haben hier quasi einen kolonialisierten Mars mit Städten und so weiter und das ganze Sci-Fi-Setting, was man sich so drumherum vorstellt, sieht cool aus, war alles ein bisschen dreckig auch. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht ein Gothic auf dem Mars gewesen, Mars Lock Wars, ja, und so verkauft sich The Technomancer meiner Meinung nach auch. Man kann auch nicht so viel sehen. Also viel Kampf ist auch dabei, mit Faust und diversen Nahkampfwaffen kann man dort ordentlich zulangen. Mal sehen, was sie draus machen. Vielleicht wird es ja doch ein ganz passables Spiel. Meine Befürchtung ist aber eher, dass sie es versemmeln. Also aus dem Bauch raus sage ich das jetzt mal. Zukünftig werden wir mal drüber sprechen. Mal gucken, ob ich recht behalten habe. Na gut. Der letzte Titel auf der Liste wäre dann nochmal ein Lego-Spiel, nämlich Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht. Und ja, Lego. Die Lego-Formel greift sicherlich wieder zu. Was soll man dazu noch sagen? Es war ja zwangsläufig, dass dazu ein Spiel erscheinen wird. Vermutlich wird im nächsten Monat dann ein Spiel zu Captain America Civil War erscheinen. Von daher, oder ein neues X-Men-Spiel. Man unkt darüber, aber man kann nicht bestreiten, dass das trotz allem und trotzdem den Abgesängen quasi auf das Konzept immer noch Laune macht. Und gerade wenn man Fan der jeweiligen Lizenz ist, die da wieder versoftet wird, macht es umso mehr Spaß. Und ich lobe das immer wieder, stelle ich fest, und muss aber trotzdem feststellen, dass ich, glaube ich, damals bis auf Indiana Jones und so eins der ersten Star Wars-Titel gar nicht wirklich viele Lego-Spiele gespielt habe. Wobei nämlich gerade Lego Undercover ziemlich cool gewesen sein soll. Da brauchst du allerdings eine Wii U. Und die hat man ja für gewöhnlich nicht. Ja, das ist richtig. Ich kenne zwei Leute, die eine Wii U haben. Meine Güte. Nicht schlecht. Keine schlechte doch, Quote. Doch, das ist schon nicht schlecht. Die spielen zwar nicht damit, aber sie ist zumindest theoretisch im Besitz dieser beiden Leute. In dem Sinne, schöne Grüße an The Hawk und Stevo. Die letzten Verfechter der Wii U. Moment, dann kenne ich die ja auch. Ja, schöne Grüße. Okay, kurze Pause und dann quatschen wir ein bisschen. Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Quatschen ist das richtige Wort für das, was jetzt kommt. Talk to me und wir reden über die Spiele, die wir gespielt haben. Also die beste Rubrik, die wir haben, meiner Meinung nach. Reden wir bei uns. Reden wir über ein Spiel namens Doom. D-O-O-M. Oder auch Doom 2016, wie es von den Fans liebevoll genannt wird, da es ja schon ein Doom gab. Ja, aber damit hat It oder Bethesda oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ja durchaus den Brückenschlag im Titel, den das Spiel dann auch wirklich tatsächlich hergibt. Nämlich Oldschool Action Raserei, wie man sie sich so eigentlich nicht mehr zu träumen gewagt hat. Wirklich klassische Shooter-Futter für Oldschool-Freunde und das Ganze trotzdem mit einem modernen Anstrich. Und das macht's ja dann wirklich so interessant. Ich hatte neulich mal einen Bericht gesehen zum Thema Indie-Spiele und warum halt ein Spiel wie Doom so ein bisschen einen neuen Trend herbeiführen konnte. Dass es Indie-Spiele eigentlich Spiele sind mit einem Retro-Look, aber in einem modernen Konzept. Und Doom quasi den Weg genau das ganze Feld rum anders schaukelt. Ein Spiel mit modernem Look, aber Oldschool-Gameplay. Ja, stimmt. So gesehen stimmt das. Wäre natürlich auch mal cool, so eine Art Jump'n'Run oder so ein Spiel wie, ich sag jetzt mal einfach Braid. Sowas zu sehen in einer Grafik, die dann wirklich auch der aktuellen Spielegeneration gerecht wird. Das wäre natürlich auch mal ein interessanter Ansatz. Naja, aber zurück zu Doom. Das Spiel an sich wurde am Anfang ja etwas belächelt. Ne? Es ging ja fast schon so in diese Richtung, so ein Running Gag, weil scheinbar war es ja wirklich eine längere Produktionsgeschichte, die dahinter steckte, die ich gar nicht so wirklich mitbekommen habe. Ich habe es erst auf der letzten E3 dann quasi wirklich gehört und war sofort Feuer und Flamme. Aber es ging halt lange durch die Entwicklungshölle und hatte wohl auch schon schlechtere Zeiten gesehen und dass es jetzt dann trotzdem so ein Hit ist, ist doch dann ein bisschen überraschend und umso erfreulicher, denn wirklich groß beworben wurde es ja auch in der Zwischenzeit nicht und auch solche Sachen wie, dass Bethesda keine Review-Version früh rausgegeben hat, ist ja auch ungewöhnlich und das Allerschlimmste ist ja auch eigentlich, dass in Beta-Versionen nicht die Kampagne gezeigt wurde, sondern der Multiplayer. Und der Multiplayer wurde ja auch nicht von It programmiert, sondern wurde jedenfalls irgendwie outgesourced von einem anderen Unternehmen und spielt sich demnach auch ein bisschen anders als das Hauptspiel. Und das kam halt nicht so gut an. Ich sehe das ganz genauso wie du. Es ist ein hervorragendes Reboot geworden. Es fängt diesen Geist, den die Doom-Spiele in den frühen 90ern gehabt haben, sehr gut ein. Ich würde glatt behaupten, wenn It die technischen Möglichkeiten von heute gehabt hätte, wäre ein ganz ähnliches Spiel bei rumgekommen. Vielleicht nicht so viele Innovationen, gerade dieses Progressionssystem, von wegen, ich kann meine Waffen und meinen Helden aufrüsten. Aber so vom Grundgefühl und von der Grundästhetik wäre das sicherlich ein sehr ähnliches Spiel gewesen. Ich muss dazu sagen, mir gefällt auch die Optik ausgesprochen gut. Dieser bunt düstere, sofern es dieses Wort gibt, Look, spricht mich sehr an. Das sieht sehr trashig aus. Ja, ganz im Gegenteil zu Doom 3, was ja nur düster war. Also, ich mochte Doom 3. Ja, nur es war halt kein Ego-Shooter im klassischen Sinne, sondern eher so eine Art Horrorspiel. Ja. Und Doom ist jetzt wirklich wieder ein klassischer Shooter. Und das Monster-Design, das damit einhergeht, ist fantastisch. Die Neuinterpretation der alten Gegner, diese Imps, das sind ja diese Feuerschmeißviecher, wie schnell die sich bewegen. Richtig cool. Also, das passt. Und ja, auch die neuen Gegner, die so eingefügt wurden, die ich schon gesehen habe, einfach großartig. Die Gewalt ist perfekt. Auf den Punkt. Genau das, was Leute ja, glaube ich, auch ein bisschen bemängelt haben, diese Glory Kills, die man immer wieder sieht, also diese Finishing Moves, die man dann durchführen kann bei Gegnern. Da wurde sich auch darüber aufgeregt, was ich auch nicht verstehen konnte. Und das ist von der Spielmechanik her auch relativ wichtig, weil es geht zum einen relativ schnell. Ne? Und wenn du das machst, bekommst du natürlich auch Energie- und Munitionsbonus. Und den braucht man natürlich auch. Genau, man muss taktisch vorgehen entsprechend. Ja. Und das stört mich nicht. Und genauso war es ja auch zum Beispiel schon bei Spielen wie Splatterhouse, wo ich nicht müde werde zu erwähnen, dass es eigentlich ein ziemlich cooles Remake war, was irgendwie auch wenig Leute so sehen. Aber da war es ja genauso. Gegner haben wenig Energie und dann kann man seinen Finishing-Move ausführen, um seine Energie wieder aufzufüllen. So ähnlich ist es bei Doom ja auch. Und generell die Mechanik. Es gibt kein Deckungsmechanik. Es gibt keine Magazine im klassischen Sinne. Also man ballert so lange, bis wirklich keine Munition mehr da ist. Und es gibt vor allem auch keine automatische Energiewiederherstellung, wenn man sich irgendwie in Deckung begibt, sondern man muss schon wirklich dann entsprechende Health Packs einsammeln, um wieder zu gesünder zu kommen. Du musst immer in Bewegung sein, du darfst eigentlich nicht stehen bleiben. Das hat auch so einen gewissen Reiz, finde ich. Wobei ich benutze häufig diesen Sniper-Modus tatsächlich. Ich habe da so ein Zielfernrohr ran montiert und spiele das Spiel auch so. Das macht auch sehr viel Spaß. Da muss man sich schon bewegen, aber man muss auch die Flinte ruhig halten. Das hat was. Die Flinte. Nee, sagen die Vidum-Spieler sagen Wörter wie Flinte. Ja. Verstehe schon. Aber nochmal kurz. Tatsächlich habe ich, ja. Ja, ich nochmal kurz zur Gewalt. Finde ich, sie hat sogar eine optische Ästhetik. Ne? Das ist so rein visuell ist das ein Genuss, das zu sehen. Dieses Übertriebene. Und ist, damit einhergeht ja eine wirkliche Befriedigung. Dieses brachiale, brutale, was die alten Doom-Spiele auch hatten, ohne dass man jetzt meint, oh mein Gott, das nimmt sich furchtbar ernst. Nein, im Gegenteil, Doom hat immer so ein Augenzwinkern. Das ganze Spiel, man merkt einfach, dass es weiß, was es ist. Es ist guter Trash. Guter Trash. Richtig, und das sicherlich auch einer der Gründe, warum Doom völlig ungeschnitten auch bei uns rausgekommen ist. Ganz klar. Schön, dass das die Prüfstelle inzwischen ja auch dann relativ sachlich quasi analysiert. Ich wollte gerade nochmal anmerken, dass ich Doom damals auch wirklich bis zum Umfang gespielt habe und Final Doom und Doom 2. Und ich kenne sogar tatsächlich noch die ganzen Codes damals, weil ich war auch schon damals eine relative Niete im Shootern. Es gab ja Codes für Unsterblichkeit und für alle Waffen. Und auch, dass man durch die Wände gehen konnte, also Clipping wurde ausgeschaltet. IDQFA und was war das noch? Die fing immer mit ID an, also IT. Das war, ich glaube, ich könnte sie heute noch zum Teil eingeben. IDQFA. Tolle Sache. Hast du eigentlich schon die BFG? Nein, die habe ich noch nicht. Soweit habe ich noch nicht gespielt. Ich muss ja immer schmunzeln, wenn jetzt ich im Kino bin oder so und ich dann den Trailer sehe von dem neuen Spielberg-Film. Der heißt ja auch BFG. Ja. Und eigentlich jeder, der so zwischen 20 und 35 ist, oder 40 im Zuschauerraum, denkt sich doch auch, BFG, das steht nicht für Big Friendly Giant. Das steht für eigentlich was ganz anderes. Merkwürdig, dabei ist Steven Spielberg doch eigentlich auch Spieler, hörte ich. Ja, ne, aber Steven Spielberg war auch derjenige, der sagte, dass Filme immer noch einen Vorteil haben werden, weil es wird sicherlich niemanden geben, der jemals sagen wird, ich musste in Level 13 weinen. Don't do this to me, babe. Don't do this to me, babe. Come on. Ja, Steven Spielberg ist alt und grau. Genau. Nein, aber nochmal Doom. Ja, also es ist wirklich, alles an diesem Spiel ist eine Freude. Die Musik ist fantastisch. Die ist so klasse. Also es ist dieses Metal, Neo-Industrial, Nine Inch Nails-artige, was oftmals sogar mit den Geräuschen symbiotisiert. Gerade am Anfang, ganz am Anfang, endet das Lied mit dem Nachladen der Pumpgun. Ziemlich cool. Inszenierung, wie du schon sagtest, ist cool und auch, dass die Story, es ist relativ lustig, weil dieser Marine, den man dann da spielt, der hat ja die Möglichkeit, sich das Ganze erklären zu lassen. Nur in der Regel haut er dann die Monitore kaputt, auf denen die Story erklärt wird, oder? Er zerschlägt diese neuen Konventionen des Genres. Das ist so toll, so großartig. Richtig. Bam. Genau, man kann sich das dann noch weiter anhören, theoretisch als Spieler. Man hat ja dann noch den Ton mitunter, aber man kann es auch ignorieren und einfach losstürmen und dann anfangen zu ballern. Ja, so spiele ich's. Ja, ich auch. Wobei ich trotzdem erwarte, dass kampagnenmäßig durchaus etwas am Ende passiert, was mich zum Weinen bringt. Zum Weinen bringt, richtig. Um Steven Spielberg dann mal richtig zu zeigen. Aber nee, ich habe so ein Gefühl. Ich meine, der Typ ist ja scheinbar irgendwie aus so einem Stein ausgeschnitten worden. Das wird ja vielleicht auch noch irgendwelche Gründe haben. Ne? Das ist ja kein Soldat, der einfach da hochgebeamt worden ist, um die Monster zu bekämpfen. Es ging doch die Theorie irgendwie um, dass er wütend ist darüber, immer wieder in diesen Kreislauf der Hölle zu geraten. Das ist halt quasi so eine Art Prequel. Kenny, ist. Der immer wieder stirbt. Ja. Hinauf. Und irgendwann, jetzt dreht er durch. Jetzt will er einfach nur noch den Scheiß zu Ende bringen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ich bin, wie gesagt, noch nicht wirklich sehr weit. Aber das Spielprinzip als solches ist jetzt schon gefangennehmend. Ich muss nur dazu sagen, ich kann es nicht mehr so lange spielen wie früher. Also nach 2 Stunden ist bei mir Schicht. Zu brutal, dann ist der Ekel zu groß. Ja, zu heftig. Ja, ich weiß nicht, das ist so schnell. Mein Gehirn verarbeitet das nicht mehr. Ja, aber wir sind uns einig, Doom, einer der Überraschungserfolge dieses Jahres, kann man schon sagen. Schön, dass das wirklich was geworden ist. Dann machen wir weiter mit deinem Spiel. Ja, mein Spiel und der Grund, warum ich Doom noch nicht in so spiele, wie es sicherlich angemessen wäre, heißt ganz einfach Uncharted 4, A Thief's End. Ne, der voraussichtlich letzte Teil der Nathan Drake-Saga spielt natürlich dann chronologisch nach Teil 3. Ist erfreulicherweise also kein Prequel. Das haben sie sich dann vielleicht für die PlayStation 5 aufgehoben. Naja, und ich bin da jetzt, denke ich mal, so zu 2/3 in der Hauptstory durch und kann sagen, es ist eigentlich genau das, was man haben wollte. Es ist Uncharted, so wie man es liebt, mit dem super sympathischen Nathan Drake, der jetzt seinen Bruder zur Seite gestellt bekommen hat, der ähnlich vom gleichen Schlag ist, sag ich mal. Dafür rückt Sully etwas in den Hintergrund, was ich nicht ganz so gut finde, weil den fand ich eigentlich auch immer ziemlich cool. Aber das artet jetzt aber auch nicht, wie es zu befürchten war, wie zum Beispiel bei Dead Space 3, in so eine Art Multiplayer-Nummer aus, also sowas in der Art, nein. Es ist nach wie vor ein Solospiel und der Bruder begleitet einen zwar oft, aber stellt sich halt auch immer hinten an. Und wie schon bei den anderen Teilen ist es halt so eine ausgewogene Mischung aus Klettern, aus Rätseln und aus Ballern. Und tatsächlich muss ich sagen, man klettert mehr, als dass man ballert. Das finde ich eigentlich sehr erfreulich. Da man ja auch inzwischen ein paar Mechaniken mehr hat beim Klettern. Also nicht nur einfach hoch, sondern man hat ja diesen Enterhaken, mit dem man teilweise Schluchten überschwingen muss. Und ein Steigeisen oder Klettereisen, mit dem man auch diverse Hindernisse überspringen kann. Die Fäuste sind mächtiger, man hat mehr Moves drauf. Es ist immer noch kein Batman Arkham Asylum, aber trotzdem ist es mitunter wirklich durchaus effektiv. Und dazu kommt auch noch ein ausgearbeiteter Stealth-Modus. Theoretisch ist es also wirklich möglich, viele der ausufernden Ballerpassagen zu vermeiden, indem man sich an die Gegner ranheftet. Man hat dann so eine Zielfunktion, man visiert die an, drückt dann einen Knopf und dann bekommt diese Figuren einen Pfeil über den Kopf und man weiß dann immer, wo sie sind, dass man dann noch besser sich ranschleichen kann. So ähnlich ungefähr wie bei The Last of Us, wenn man in diesen Schleichenmodus geht, wo man dann auch immer sieht im Bildschirmeck, wo sich ein Gegner befindet, der sich bewegt. Und so hast du das da auch. Nur ich muss sagen, ich bin da zu ungeduldig und zu schlecht. Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Abschnitt nur mit Stealth gemeistert. Irgendwann muss ich immer ballern. Und dann kommt das, was ich bei den anderen Uncharted-Teilen auch schon fand. Mitunter ziehen sich diese Gefechte zu lange und man wird dadurch zu ungeduldig und zu schlecht und dadurch dauert es natürlich dann noch länger. Das finde ich, fand ich halt nie so gut, aber trotz allem spielt sich auch das sehr flüssig, sehr angenehm. Und man weiß halt auch immer genau dann, wenn man so eine Action-Sequenz vorbei hat, kommt erstmal wieder als Belohnung eine coole Sequenz oder halt eine Klettereinlage, die auch sehr viel Spaß macht und inzwischen auch ein bisschen fordernder sind. Also man muss nicht nur einfach gucken, wo ist der nächste Abhang, sondern mitunter kann man auch falsche Wege gehen oder sieht auch jetzt nicht direkt, wo man hin muss. Und so viel zur eigentlichen Spielmechanik. Die Präsentation, wie zu erwarten, ist ein Knaller. Also das Spiel zeigt durchaus mal, was die PlayStation 4 in der Lage ist zu leisten. Fantastische, schöne Grafik. Eigentlich genau das, was Uncharted für die PlayStation 3 gemacht hat, wird hier für die PlayStation 4 geliefert. Man hat ein Spiel, was zeigt, was die Konsole drauf hat. Ob es jetzt die Lichteffekte sind oder einfach nur die fantastischen Panoramen, die wirklich nahtlos ineinander übergehenden Sequenzen zu echt zur Spielgrafik. Keine Ladesequenzen. Natürlich nicht. Und die Musik ist cool, aber was mir ein bisschen fehlt, ist tatsächlich das Uncharted-Theme. Das habe ich bisher noch nicht so wirklich rausgehört. Ne, das ist ja immer eigentlich das, wo man, jetzt ist jetzt kein Indiana Jones, aber trotzdem genau das, wenn man das hört, weiß man, jetzt beginnt das Abenteuer und das taucht so ein paar Mal ganz verhalten auf. Mal schauen, vielleicht leiten sie damit ja dann irgendwann das große Finale ein oder schütteln dann einem die Emotionen raus, wenn das Spiel dann zu Ende ist. Bin ich mal gespannt. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, schade, wenn dann Uncharted zu Ende wäre mit dem Teil 4. Aber auch nur konsequent von Naughty Dog. Und wenn es wirklich zu Ende ist, dann ist es nochmal mit einer ganz hohen Note. Denn, es ist genau das, was man haben wollte. Ich hört mal die Entwickler sagen hören, dass sie immer nur so lange weitermachen mit einem Spiel, bis sie dem Ganzen nichts Neues mehr hinzufügen können, dass es sich wirklich anders anfühlt als die Vorgänger. Ob Uncharted 4 das tut im Vergleich zu Uncharted 3, habe ich so meine Zweifel. Na klar, gibt es so ein paar Änderungen, wie zum Beispiel dieser angesprochene Enterhaken, aber daraus wird jetzt kein neues Spiel und auch keine ganz neue Spieldynamik. Es wird halt nur ein bisschen ergänzt. Aber mir macht das gar nichts aus. Ich hätte auch nichts gegen Uncharted 5 oder 6, wenn sie noch eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Aber, wie gesagt, ich komme auch damit klar, wenn es damit endet und erfreue mich der schönen Erinnerung, die mir diese Spielreihe bisher beschert hat. Also ich musste ja erst einmal den dritten Teil von Uncharted nachholen, um mich dann dem vierten zuwenden zu dürfen. Da freue ich mich aber schon drauf. Aber derzeit bin ich noch mit etwas anderem beschäftigt, nämlich mit dem letzten DLC vom Witcher 3 namens Blood and Wine. Einer, der den Namen DLC zu Unrecht trägt. Denn das, was man da geboten bekommt, ist genau das, was man früher als Add-on bezeichnet hat. Ich erinnere mich noch zu gut an Gothic 2, die Nacht des Raben. Das war ein Spiel zum Spiel und genauso ist Blood and Wine auch zu sehen. Es ist wahnsinnig viel neuer Content, den man da bekommt. Man bekommt ein ganzes Land namens Toussaint hinzu zum Hauptspiel. Ihr Ja, und das ist eher französisch. Ja, die französische Provence ist da wohl als Vorbild genommen worden, ohne dass ich da jemals gewesen bin. Alles wirkt ein bisschen mediterran, bunt, schön, also im direkten Kontrast zu Novigrad, Skellige und so weiter. Länder, besonders Novigrad, die vom Krieg durchzogen sind, wo der Tod an jeder Ecke wartet und wo unser Witcher, unser Geralt, nicht gut gelitten ist. Die Menschen haben ihn ja dort oftmals als Mutant beschimpft und mochten ihn nicht. In Toussaint wiederum wird er zumindest von der breiten Masse als das gesehen, was er ist, nämlich ein echter Held, der Monster tötet. Und das fühlt sich nochmal ganz anders an im Spiel. Also wenn man da so herreitet oder hergeht und die Leute rufen, jubeln einen zu, das ist schön. Und ja, man hat so das Gefühl, so ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen. Das Ganze wird noch untermauert durch ein Weingut, was man relativ am Anfang der Geschichte, der Hauptgeschichte bekommt. Eine neue Situation für unseren Geralt, denn er ist gemäß seiner Hexernatur nomadisch durchs Land gezogen und jetzt ist es das erste Mal für ihn, dass er auch ein Gut besitzt. Zum Glück hat er einen Hofmeister, der das Ganze verwaltet. Ja, im Grunde ist es ein Housing-System. Ihr könnt eurem Hofmeister sagen, verschönere mal die Fassade des Hauses oder bau mir einen Pferdestall und er macht es dann. Man braucht dann einfach ein paar Tage warten und schon steht es dann da. Aber das Schöne ist, auch da sind dann wieder so ein paar Nebenquests mit verwoben und ist einfach eine sehr nette Erweiterung und führt nochmal dazu, dass man das Gefühl bekommt, da verändert sich etwas beim Geralt. Er wird sesshaft, ja. Er versucht, sich ein Leben aufzubauen, abseits seines Hexertuns. Und das ist ganz unterhaltsam, weil es so neu ist für ihn. Und überhaupt fühlt er sich, glaube ich, schon wohl in diesem Land, aber es ist schon sehr befremdlich, denn die Geflogenheiten und so weiter sind ihm mehr oder weniger bekannt, aber doch fremd. Also es ist, dadurch entwickelt sich auch so eine humorige Note. Die Dialoge mit den anderen NPCs sind häufig durch unterschiedliche Lebensstile geprägt. Der Geralt ist ja schon jemand, der sehr direkt sein kann und ein Mann weniger, doch sehr treffender Worte. Und die Tossorianer, sie sind dann doch eher sehr blumig in ihrer Sprache und neigen zu Dramatik. Und das ist schon sehr witzig. Also ja, es ist ein durchweg sympathisches Add-on. Ich möchte auch gar nicht jetzt viel über die Geschichte erzählen. Ich denke, spielmechanisch hat sich da nicht viel verändert. Es gibt für Leute, die ein bisschen auf Zauberei und Alchemie stehen, noch ein paar neue Sachen. Da habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Mutagene kann man zerlegen. Und ja, gerade das ist so ein bisschen erweitert worden. Sicher, es gibt viel neuen Loot. Es gibt die Möglichkeit, eure Rüstung und so weiter einzufärben. Das mag für den einen oder anderen interessant sein. Aber ansonsten, wenn ihr das Hauptspiel mögt, kann man wirklich sagen, dann werdet ihr das auch mögen. Wenn nicht, ja, aber wir wollen ja eigentlich doch nur wissen, gibt es auch neue erotische Abenteuer? Das ist doch die ja, sicherlich gibt Frage. Es die, wobei ich jetzt noch keines hatte. Ich bin immer auf der Suche. Doch im Kern bin ich natürlich auch Jennifer von Wengerberg treu ergeben. Ja, ich berufe mich auch stets auf sie, wenn es mal wieder bei einem Ritterturnier darum geht, meine Treue zu schwören. Und ich bin mal gespannt, wann du es spielst. Da bin ich auch gespannt. Also ähnlich wie das vorhin schon im Vorgespräch angesprochene Red Dead Redemption, sicherlich ein großartiges Spiel. Beide, und aus irgendwelchen Gründen habe ich beide einfach noch nicht gespielt. Und auch irgendwo denke ich mir, boah, nee. Der Steve-O, der hat das ja und der spielt's nicht. Ich könnte jetzt noch hingehen und sagen, hey, hör mal, gib mal rüber das Ding und anfangen. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie. Naja, mal gucken. Der Sommer ist noch lang. Und ich hoffe ja mal, dass bald dann auch so ein bisschen wieder diese Ruhe einkehrt nach der E3 und nichts Neues rauskommt, was man sich irgendwie holen muss. Dann habe ich vielleicht mal die Zeit und die Muße, mich mit dem Witcher zu beschäftigen. Ich sollte es vermutlich tun. Es ist ja nicht umsonst das beste Spiel des letzten Jahres gewesen. Ja, Urlaub vom Hauptspiel ist auch der für mich quasi der dritte kleine Titel, den ich mir mal aus einer Laune heraus, ich weiß auch nicht mehr wieso, zugelegt habe. Nämlich den Goat Simulator. Ewig drüber gesprochen, dass ich mir dieses Spiel mal zulegen wollte, weil es einfach so Banane aussieht. Ist inzwischen ja auch schon längst kein Geheimtipp mehr, dass das auch wirklich unterhaltsam ist und Spaß macht, gerade in diversen Let's Play-Videos oder Twitch-Streams. Immer wieder gerne gespielt. Es ist eigentlich so eine Art, und da mögen mich die Leute vielleicht falsch verstehen, aber ich sehe das so ein bisschen in dem so geistiger Nähe zu Tony Hawk. Ja, warum sage ich das jetzt? Es ist eigentlich ganz einfach. Man hat eine offene Welt, in der man mit diesem Schaf oder dieser Ziege, es muss nicht immer eine Ziege sein, ich hatte neulich auch immer aus irgendwelchen Gründen eine Giraffe. Naja, man läuft halt durch dieses offene Gebiet und hat verschiedene Spots, an denen man Sachen machen kann und dafür Punkte bekommt und oder gewisse Aufgaben machen kann. Zum Beispiel in der ersten Welt, in der man spielt, ist ein in irgendeiner Ecke des Waldes ein Pentagramm. Man geht da hin und da wird der ganze Hintergrund rot und ein Pentagramm mit so einem Satanskopf quasi drauf. Und wenn man dann da 5 oder 6 Menschenopfer reinlegt, dann bekommt man einen neuen Skin und man wird dann zu so einer Art teufelsbesessenen Ziege, was ziemlich lustig ist. Und solche Kleinigkeiten verstecken sich dann in allen möglichen Ecken. Man kann in viele der Gebäude halt auch rein und alles kaputt machen. Ja, und das ist halt kurzweilig, spaßig. Ein Spiel, was man wirklich nicht lange am Stück spielen kann, weil es halt auch absichtlich mit einer ganz schrecklichen Musik hinterlegt ist. Also, das Spiel hat auch bewusst eingebaute Glitches. Man bleibt oft einfach mit dem Kopf irgendwo hängen oder fällt durch Wände oder landet auf einmal kilometerweit oben in der Luft. Das ist alles schon irgendwo seltsam, aber auch lustig, hat dadurch seinen eigenen Charme, weil es halt einfach die beknackte Idee ist. Goat Simulator. Man hat dann auch diese Zunge, mit der man an allem lecken kann, das bleibt an einem kleben. Ob es jetzt ein riesen Hinkelstein ist oder ein Mensch, ist ganz egal. Kurzweilig, ziemlich lustig und ein Partyspiel, man kann das auch mit 4 Leuten gleichzeitig spielen. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Ich weiß nur, dass es theoretisch geht. Ich hatte neulich die Gelegenheit, aber irgendwie haben wir dann doch nicht dazu entschieden, Goat Simulator zu spielen. FIFA war dann doch mächtiger, aber nichtsdestotrotz ein nettes Partyspiel. Ja, in eine ähnliche Kerbe, oder eigentlich in genau dieselbe, schlägt das Spiel, was ich noch gespielt habe, nämlich Octodad. Octodad, du hast richtig gehört. Dort spielt man einen Oktopus, der ein Familienvater ist, allerdings in einer menschlichen Familie und erlebt auch in unserer Welt. Problem ist nur, niemand außer ihm weiß, dass er ein Oktopus ist und er muss versuchen, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Das ist natürlich schwierig, weil so ein Oktopus sehr glibberig ist und auch ähnlich wie bei der Ziege die Zunge, ne, klebt er halt mit seinen Tentakeln überall fest und wirft Dinge um. Das darf nicht so oft passieren, weil sonst werden Leute aufmerksam und man bekommt Ärger. Es gibt noch einen verrückten Nachbarn oder so, der ist Oktopusjäger, der weiß von der Existenz und möchte ihn ständig umbringen. Das ist sehr, sehr schräg und sehr witzig. Also, es ist linear, nicht so wie beim Goat Simulator, hast du da keine offene Welt, sondern einzelne Levels, Abschnitte. Beispielsweise musst du in Einkaufscenter und diverse Sachen einkaufen, was für so einen Oktopus echt schwierig ist, kann man sich vorstellen. Ja. Zumal kommt eine extrem schwammige, wabbelige, komische Steuerung. Du kannst irgendwie Arme und Beine einzeln steuern, was nicht so leicht ist. Und sehr bizarr mitunter aussieht und auch sehr viel Spaß macht. Auch das kann man zu zweit spielen. Da ist es wohl so, dass ja einer die Arme spielt und einer die Beine. Stelle ich mir auch sehr witzig vor. Ich meine, das sind Spiele, die sind für Let's Player gemacht, wenn man mal ehrlich ist. Irgendwie, das wollen die Leute sehen, wie man da Schabernack treibt und alles zerstört. Ja, lustig. Ja, ein Kandidat für diverse Twitch-Abende, wobei man natürlich auch schon da ein bisschen hinterherläuft hinter dem Trend. Das ist das. Aber ein lustiges Spiel ist ein lustiges Spiel. Richtig. Humor ist und bleibt einfach ja. Humor. Darum mögen wir auch heute alle noch Otto so sehr. Wir lieben Otto geradezu. Vielleicht gibt es mal wieder ein Ottifantenspiel. Das wäre doch nicht schlecht. Oder Ottifant meets Bernd das Brot. Aber ich glaube, dazu müssten wir dann eher doch in die Vergangenheit zurückkehren. Ein gelungener Podcast neigt sich seinem Ende zu. Aber wir sehen oder hören uns schon bald wieder, denn wir sind auf oder zumindest sehr nah dran an der E3, um über die aktuellsten Spiele und Entwicklungen zu sprechen. Nur für euch gibt es einen Bonus-Podcast genau in der Mitte der E3-Woche. Das war's von meiner Seite aus. Was sagt der 16-Bit-Marlo? Noch irgendwelche letzten Worte? Nein, tatsächlich nicht. Ich freue mich vermutlich irgendwie du auf die E3. Das wird wieder ein spannendes, heißendes Erlebnis werden. Wenn ich da an das letzte Jahr denke, da gab es doch ein oder andere Knaller. Also ich sag mir Final Fantasy VII Remake. Mal schauen, was uns dieses Jahr an Überraschungen ins Haus stehen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden und werden vermutlich so brandheiß, aktuell und schnell wie noch nie über die ganzen Events berichten. Oh yeah. Schaut auf unseren Kanal und lasst euch überraschen. Sehr gut. Und da habe ich doch noch zwei, drei Worte. Vergesst nicht, uns doch bitte bei YouTube zu abonnieren und fleißig zu liken. Alles liken, was wir hochladen, das hilft uns und ja, vielleicht freut es euch auch, wenn wir den Erfolg haben. Und tschüss. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga!